Die Schrift ist älter als gedacht. Schon Steinzeitmenschen nutzten feste Zeichenfolgen. Das zeigen Ergebnisse von Forschern für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin und der Universität des Saarlandes. Demnach ritzten schon vor rund 40.000 Jahren Steinzeitmenschen Linien, Kerben, Punkte oder Kreuze in bestimmten Abfolgen auf Elfenbeinplättchen, Tierknochen und Werkzeuge. Diese Zeichenabfolgen seien schon genauso komplex wie die früheste Proto-Keilschrift um 3000 vor Christus, heißt es. Sie hätten zwar nichts mit der heutigen Schrift gemein, die gesprochene Sprachen abbildet, aber sie zeigten, dass die Jäger und Sammler der Altsteinheit Zeichensysteme für Informationen verwendeten.